Zum 22. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung gab der russische Verlag Format in Nachodka am 4. Juli sein unvergängliches klassisches Werk »Der Sozialismus unseres Landes ist von koreanischer Prägung« in Broschüre heraus.